Schatten des Sterben, nicht mehr allein. Auf deinen Rücken merkst du einen heißen Stich und das Blut läuft über dein Gesicht. Nun liegst du da in deinen eigenen Saft und versuchst dich aufzurichten, bis der Tag kracht. Doch dein Körper ist schon völlig kaputt geschlagen und du merkst, wie langsam deine Lieder zerschallen.